Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Was wird hier heute Nacht passieren? Ich weiß es nicht. Es liegt an euch und an euren Themen. 0130 2911, so erreicht ihr uns. Per Telefon kostenfrei und per Fax kostenfrei unter 0130 11 51 22. Was ich schon sagen kann, ist, es gibt um etwa um halb zwei eine Domian-Postecke und ich werde im Laufe der Sendung die Adresse des ersten ultimativen und offiziellen Domian-Fanclubs durchgeben und unsere Adresse hier von der Redaktion von der Sendung. Erster Mensch heute Nacht, Wilfried, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Hier ist der Wilfried. Schön. Ich bin 32, so, pass auf. Ja. Ich habe ein Problem, wir kommen ganz schnell zur Sache, weil du magst ja immer sehr schnell. Ja. Und zwar bin ich mit mehreren Freunden, wir treffen uns immer, zweimal wöchentlich, mit unseren Autos. Ja. Und wir haben sehr schnelle Autos, wir haben alle Porsches, also so ein kleiner Porsche-Club, weißt du? Geil. Geil, was? Ja. Und wir haben halt alle ziemlich viel PS, meiner hat 410 PS. Aha. Ein Kumpel von mir, der hat 480 PS und halt immer so ab 400 aufwärts, weißt du? Was für ein Porsche-Typ ist das? Was na, alle 911 Turbo. 911, ja. Genau, und die werden dann halt getuned noch, das kostet halt alles richtig Geld, ja. Das macht halt Spaß, weißt du? Ja. So, jetzt fahren wir, wir treffen uns halt immer und fahren immer über die Autobahn, Berliner Ring, weißt du? Mhm. Da, wo die Geschwindigkeit auch weggenommen ist, also wo man so schnell fahren kann, wie man will. Mhm. Und da sind wir halt vorgestern gefahren, wie immer. Und dann und haben wir halt aufgedreht. Wie immer? Und wie die besenkten Säue? Wie die Bekloppten halt. Ja. Es geht immer bei 70 los, weißt du? Dann fahren wir immer 100, 100. Ja. Das geht ja ruckzuck bei den Autos, weißt du? Mit über 400 PS. Und da war auch noch der Roland, das ist ein Kumpel von mir, der war halt ziemlich weit vorne. Der ist jetzt durch Glück auch noch in der Leitung mit drin, glaube ich. Ist er? Roland? Roland? Hallo? Da ja. Ist der Roland. So, jedenfalls sind wir gefahren. Wie geht das? Okay. Ja, wir können alle, das ist ja alle Technik, weißt du, wenn wir fahren Porsche, wir sind super technisiert. Lass mal stecken, red mal weiter. Genau, so, pass auf, wir sind dann halt gefahren, ich war in der mittleren Spur, vorne die vorderen drei, in der Mitte Roland. Mit seinem, das ist halt, Roland ist einer von den Schnellen. Mhm. Und auf der rechten Spur war halt so ein Neuankömmling, den haben wir, der ist erste, zweite oder, ich weiß nicht, war das erste oder zweite Mal, Roland? Weiß ich, das zweite Mal war das. Ja, glaube ich auch. Mhm. Wie war dein Name, weiß ich gar nicht, ich weiß auch nicht, wie der hieß. So, pass auf, jedenfalls ist er gefahren, Domian vorne rechts. Mhm. Und Roland ist halt auch gefahren, wir sind halt in so einem Riesenpulk, 7, 8 Autos. Also. Aber ich kann da nicht dafür, ich habe den noch nicht gesehen. Ja, nur langsam, lass ihn mal, Roland, schweig mal still, lass mal Wilfried die Geschichte fertig erzählen. Genau. So, pass auf, Domian. Und dann ist der halt rechts, der hat, also Roland hat ihn im toten Winkel nicht gesehen und wollte rechts rüber. Warum, weiß ich auch nicht genau, weil war da ein Hindernis oder was, Roland? Ich weiß es nicht genau. Das weiß ich auch nicht mehr, aber... Wir waren halt ungefähr bei 280, Domian, weißt du? So, und dann hat er den halt abgedrängt und der ist volles Rohr rechts in die, in die Planke da rein. Und du weißt, wie das aussieht dann mit 280. Der hat sich also zigfach überschlagen. Ja, und? Jetzt, was sollten wir jetzt machen? Weißt du, was ich meine? Bei 280 piepen? Mhm. Ja, was ist jetzt daraus geworden? Da war nichts mehr zu machen. Naja, wir sind weitergefahren zum nächsten Parkplatz, der so rechts war. Man kann ja auch nicht umdrehen, wir können auch nicht anhalten, weil es war dunkel. Mhm. Wir treffen uns immer nachts. Mhm. Und und dann haben wir halt dann waren wir halt auf dem Parkplatz, haben halt besprochen, was wir machen. Hm. Jetzt kannten wir den aber auch nicht so gut. Also waren wir so... Wilfried. Ja. Ich glaub dir das nicht. Wieso glaubst du mir nicht? Ich glaub's nicht. Ich hab's im Gespür. Da stimmt was nicht. Wieso glaubst du mir nicht? Wir reden mal miteinander nochmal, wenn du etwas zu erzählen hast, was richtig handfest ist und was wasserdicht ist, okay? Ja. Hugo, 27. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jetzt zu dir. Ja. Ich habe zwar eine ganz große Sache, also ich komme auch ganz schnell auf den Punkt, und zwar, das hat angefangen, wo ich damals so zwischen 5, also sag ich jetzt mal ab 6 und bis zu meinem 15. Lebensjahr, da wurde ich von meinen Brüdern, sag ich jetzt ganz prompt, sexuell missbraucht. Mhm. Und das mit niemandem konnte ich bis heute drüber reden und das macht mich eigentlich seelisch fertig, weil ich nicht weiß, ich bin zwar in Betreuung, weil ich früher auch 2 Jahre mal obdachlos war. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch noch vom Diakonischen Werk, Entschuldigung, in Betreuung. Ja. Aber ich habe einfach Angst, den Leuten das zu sagen. Ja. Es hat angefangen, da warst du 5, 6 Jahre alt, warst richtig. Du. Und das ging dann bis zu deinem, zu welchem Alter? Ja, so zwischen 15 und 16, ja. Von deinen beiden Brüdern, die wie viel älter sind als du? Ja, das waren sogar 3. 3 Brüder? Mhm. Und wie viel älter waren die? Ja, so, ich sag mal so zwischen 10 und 12, 13 Jahre älter. Waren die älter als du? Ja. Da waren die aber, ist aber ein großer Unterschied, ne? Altersunterschied. Richtig. Mhm. Und zwar hat das angefangen, ich kann auch ruhig sagen, weil das weiß ich heute noch, das kommt mir vor, als ob es gestern passiert ist, mhm. weil ich komme aus einer Großfamilie und die Mutter hat gesagt, ich soll hoch ins Bett gehen und da hat der eine große Bruder gesagt, ja, ich gehe mit. So, und wenn wir zum Schlafzimmer wollten, mussten wir eine Treppe hochgehen und da hat es einfach eigentlich schon angefangen. Der hat mich auf der Treppe schon praktisch immer betätschelt und so und dachte, komm mal mit ins Schlafzimmer. Und du bist dann all die Jahre wirklich richtig vergewaltigt worden von den Jungs? Ja, richtig, genau. Hast du das damals nein, du hast es niemandem erzählt? Nein, weil die haben ja immer solche Angst eingeflößt. Ne, und dich erpresst auch? Ja, sicher. Die haben gesagt, ja, wenn du das sagst, dann kriegst du kein Taschengeld mehr oder du kriegst Stumares und kriegst nichts zu essen. Ne? Und wie kam es dann, dass es dann im Alter von 14, 15 aufhörte? Da war der eine ja dann schon also fast 30, ne? Ja, ich weiß es nicht. Auf einmal hatten sie wohl, ich sage jetzt mal, ich habe auch noch jüngere Geschwister, ob sie sich an dem vergriffen haben, das weiß ich nicht. Ne? Mhm. Nur auf einmal hatten sie kein Interesse mehr an mich. Mhm. Jetzt sag mir nochmal klar, das habe ich gerade nicht richtig kapiert am Anfang. Wer weiß heute davon? Also bis jetzt weißt du es nur. Mhm. Und eben halt meine Freundin, die jetzt gerade neben mir sitzt. Die hört das auch gerade mit, sonst weiß es keiner. Und diese Geschichte im Diakonischen Werk, was genau machst du da? Wie, weswegen bist du bei denen in Betreuung? Ja, weil, wie gesagt schon, ich war obdachlos und das war, wo ich 24 war, also praktisch vor 2 Jahren, wurde ich dann aufgegriffen. Was heißt aufgegriffen? Da wurde ich angesprochen vom Sozialamt, ob ich nicht in so ein betreutes Wohnen rein möchte. Und ich sagte, ja, ich da jetzt total unter Alkoholikern und so. Und bist du da heute noch? Ich bin nicht mehr im betreuten Wohnen, aber ich bin jetzt so in der Nachbetreuung. Nur meine Betreuerin, die das damals gemacht hatte, die kann mich nicht mehr betreuen, weil die hat sich jetzt selbstständig gemacht. Also diese Betreuung, das ist eine, ich sag es mal so, eine soziale Betreuung, das ist nicht zu vergleichen mit einer psychotherapeutischen Betreuung. Ne? Nein, das, da bin ich auch. Also ich bin einmal in dieser Betreuung und einmal in dieser Psycho. Ach, das bist du schon. Ja, aber das ist wegen, weil ich auch noch Alkoholprobleme habe. Und da, ist das ein Mann oder eine Frau? Bitte? Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Und mit dieser Therapeutin hast du dann auch noch nicht darüber geredet? Mhm. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, wie ich ihr das erzählen soll. So, wie du es mir jetzt erzählt hast. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mal, so übers Telefon oder so kann man das besser erklären. Schämst du dich? Ja. Aber du weißt, dass du überhaupt keinen Grund hast, dich zu schämen. Ja doch, ich habe schon einen Grund dazu. Und warum? Ich möchte schon eine Freundin haben, aber nur ich traue den Betreuer nicht zu sagen, ganz einfach, weil ich weiß nicht, dann zeigen sie vielleicht mit einem nackten Finger auf mich. Ne? Also hast du noch nie eine Freundin gehabt? Doch. Sicher, ich habe eine Freundin. Warum sagst du gerade, ich möchte eine Freundin haben? Ja, ich weiß auch nicht, wie lange das mit uns klappen wird. Mit wem jetzt? Mit meiner Freundin. Hugo, ich kann dir nur wirklich ganz dringend raten, dieses da deiner vertrauten Person zu erzählen. Glaube mir, dass die Leute durch ihren Beruf sehr, sehr, sehr viele Dinge hören und das für die auch leider Gottes alltäglich ist, solche Geschichten zu erfahren. Und niemand zeigt da mit dem nackten Zeigefinger auf dich oder denkt in irgendeiner Weise schlecht. Ich glaube, es ist für dich nur gut, wenn du das da thematisierst, weil du ja wahrscheinlich viele Problemverstrickungen so in deinem Leben hast, wie du es auch gerade schon angedeutet hast. Die Hilfe kann nur erfolgen, nachdem du wirklich radikal offen bist. Und niemand wird dir das verübeln. Und es gibt keinen Grund, dass du dich da schämen musst. Also mein ganz dringender Rat ist, sag es dieser Frau. Ganz, ja, ganz, ganz dringend. Nur das Problem ist ja, ich bin ja schon von Kindheit nur von der ganzen, sag ich mal, von der ganzen Familie immer schon verstoßen worden, weil wie ich geboren bin, da war ich 3 Jahre im Säuglingskrankenhaus und anschließend war ich 6 Jahre in der Psychiatrie, weil ich früher Epileptiker war. Umso wichtiger ist es, dass du einer Person, der du Vertrauen schenkst, wirklich dann ganz, ganz klar Tisch machst und dich da gänzlich öffnest. Umso größer besteht die Chance für dich auch, dass du ein einigermaßen vernünftiges und für dich schönes Leben findest und hast. Lieber Hugo, mach das mal. Es ist wirklich gut, glaube ich. Ich drücke dir die Daumen. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Ich hab... Ach, hier ist er weg. Jetzt ist am Telefon Damaris. Hallo. Damaris ist 40 Jahre alt und wir haben vor ein paar Tagen miteinander gesprochen. Und da hast du erzählt, dass dein Sohn, der 14 Jahre alt ist, abgehauen war. Ja. Ne, der war da 2 Tage weg, ne, ungefähr. Und du hast dir Sorgen gemacht, du warst bei der Polizei und du wusstest nicht, was nun los ist. Liegt ein Verbrechen vor, ist er einfach abgehauen. Wir haben dich jetzt wieder angerufen, um zu erfahren, wie der Stand der Dinge ist. Wie sieht's denn aus? Ja, also ich bin nächsten Morgen dann nochmal bei der Polizei gewesen und habe im Prinzip gesagt, dass sie sich nun ja 48 Stunden rum sind und ob sie sich nicht vielleicht doch mal ein bisschen mehr kümmern wollen. Und da war ich dann bei jemandem und der, da hatte ich eben das Gefühl, dass der mich auch wirklich ernst nimmt und dass der das Ganze ein bisschen ernst nimmt. Und der war dann in der Schule und hat nochmal mit seinen Freunden aus der Schule gesprochen. Und da hat der eine das dann wohl mit der Angst bekommen. Ein Mitschüler. Ein Mitschüler und hat gesagt, dass er sich eben bei ihm, bei seinen Eltern im Gartenhaus versteckt. Ach. Und daraufhin hat mich dann der von der Kripo angerufen. Ich musste ja nun, wie gesagt, schon wieder mal arbeiten. Und ich war natürlich überglücklich, bin ich auch jetzt noch. Also wie gesagt, er ist seit gestern wieder zu Hause. Bist du dann mit der Polizei zusammen dahin gefahren? Nee, die haben mich auf Arbeit angerufen. Ach so, hat die Polizei ihn alleine rausgeholt? Ja. Und haben ihn erstmal mit zur Polizei genommen, sich mit ihm unterhalten. Ja. Und dann kamst du irgendwann abends nach Hause? Hab dann eher aufgehört zu arbeiten und bin dann zur Polizei. Also ja. Und hast ihn gesehen? Ja. Und da war die Freude erstmal groß? Ja. Wie hat er denn reagiert, als er dich gesehen hat? Die erste Reaktion? Die erste Reaktion, denke ich mal, war mich eigentlich eher so angucken, wie ich reagiere. Hattest du das Gefühl, dass er Angst vielleicht sogar hatte vor dir? Ein bisschen schon. Aber ich hatte mir eigentlich auch unterwegs fest vorgenommen, ich habe ihm auch überhaupt keine Vorwürfe gemacht. So, dann wart ihr dann irgendwann am Abend alleine, ihr beiden. Und hat er dir erklärt, warum er das gemacht hat? Ja, wir haben ziemlich lange uns unterhalten und da habe ich ihm eben erst auch mal gesagt, dass ich nicht böse auf ihn bin und dass ich eigentlich eben nur ziemlich viel Angst hatte. Also ihr hattet ja das nochmal zur Information einen Streit, den 2 Tage vorher gehabt, ne? Das war eigentlich auch eine Reaktion von ihm drauf, hat er mir so gesagt. Ja, da hast du ihn ja geschlagen und er sogar auch noch eingesperrt, ne? Also in die Reaktion, er hat gesagt, es war nicht so die Reaktion aufs Schlagen, sondern eher, dass er hatte das Gefühl, als wenn ich ihn so nach der Schule die ganze Woche noch einsperren würde. Und das wollte er eben nicht und hat sich natürlich, so wie er mir gesagt hat, er hat sich nicht in der Endkonsequenz ausgemalt, was er mir im Prinzip für Angst damit einjagt. Und ich habe ihm auch gefragt, wie lange er denn dann noch in dem Gartenhaus geblieben wäre. Und? Ja, das wusste er nicht. Hat er sich wahrscheinlich gar nicht so genau überlegt. Nicht genau überlegt. Immerhin 2 Tage, dann hat sein Kumpel ihn da heimlich auch versorgt mit Essen und Trinken. Und die Eltern wiederum haben nichts davon gemerkt. Also ist es schon ganz... inzwischen auch schon hier. Bitte? Der Kumpel war inzwischen auch schon hier. Mit dem habe ich dann auch nochmal geredet. Also der hat sich das, glaube ich, auch nicht so begreiflich gemacht, was das bedeutet eben für die Mutter. Aber ganz eindeutig ist, natürlich, so wie du es jetzt auch erklärt hast, dass er Angst hat, ne? Und dass da noch einiges so bei ihm an Vorsicht, sage ich mal, oder an Besorgnis brodelte, ne? Naja. Ich hab auch lange drüber nachgedacht. Ich hoffe sehr, dass das für dich eine Lehre ist, dass das ein Warnschuss war. Mhm. Ne? Ich habe das ja letztens schon gesagt, dass ich das nicht gut finde, wie du mit ihm umgegangen bist. Mit 14 Jahren, glaube ich, muss man dann anderen Zugang zu finden, also zu einem 14-jährigen Sohn. Ich weiß mittlerweile auch, dass ich ihn eigentlich viel mehr ernst nehmen müsste. Mhm. Muss. Nicht müsste, sondern muss. Das ist ein Jugendlicher, das ist gar nicht mehr lange hin, ist das ein erwachsener junger Mann. Mhm. Meinst du, dass ihr beides in den Griff bekommt? Wie ist die Stimmung jetzt so zwischen euch im Moment? Super. Ja? Ja. Ja. Habt ihr euch jetzt fürs Wochenende irgendwas vorgenommen? Ja, wir wollen, morgen muss ich ja nun, da ich auch in der Gastronomie bin, also muss ich auch wieder arbeiten, aber wir gehen ja morgen Abend zusammen ins Kino. Ich werde mir jetzt den nächsten Fahrrad zulegen und dann werden wir sehr viel zusammen unternehmen, wenn ich frei habe. Ja, das ist doch was. Er pennt wahrscheinlich schon, ne, oder? Ja. Sonst hätte ich ja gerne ein paar Worte mit ihm noch geredet. Du hast auch gar nicht erzählt in meinem Überschwang der Freude, dass ich da mit dir telefoniert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du noch gar nicht erzählt? Nee, aber ja, werde ich morgen. Kannst du ja morgen machen. Schön, dass ihr da ist. Gut, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja. Und reißt euch beide am Riemen und dann kriegt ihr beides auch schon gebacken wieder. Das habe ich ihm auch gesagt, dass das die Hauptsache ist, ja. Nichts passiert ist. Alles Gute. Ja. Damaris, tschüss. Danke dir. Tschüss. Manfred, das waren ja schöne und gute Nachrichten. Manfred, 48. Hallo Domian. Guten Morgen, ja. Ja, ich habe ein ziemlich für mich schockierendes Erlebnis vor 2 Wochen gehabt, am Montag. Was? Vor 6 Wochen? Nein, vor 2 Wochen. Ja. Und zwar, ich glaube, ich wurde von Außerirdischen entführt. Ja. Entschuldige, jetzt muss ich erstmal spontan ein bisschen schmunzeln. Aber ich will das jetzt durchaus ernst nehmen, was du da sagst. Warum glaubst du das? Klingt ja erstmal ein bisschen bekloppt, ne? Bitte? Klingt ja im ersten Moment erstmal ein bisschen bekloppt. Ja, fand ich früher auch. Ja, erzähl, was abgegangen ist. Es war so, am Montag vor 2 Wochen bin ich so gegen 5 nach Hause gefahren. Du klingst überhaupt nicht wie jemand, der 48 Jahre alt ist. Bist du 48? Ja, ich bin 48. Mhm. Na gut, es gibt auch junge Stimmen, okay. Ja, dann bin ich von 17 Uhr bin ich von meinem Auto nach Hause gefahren. Mhm. Und da kam mir ein Wagen entgegen, so schien es mir, der seine Nebelscheinwerfer anhatte. Mhm. Und dachte mir nichts bei, bin weitergefahren und auf einmal blieb mein Wagen stehen. Ist auch nichts Besonderes, weil ich habe so eine alte Kiste, so ein Ford, der bleibt öfter stehen. Mhm. Bin dann ausgestiegen, um mal nachzusehen. Motor habe hochgeklappt, hab ein bisschen geschaut und auf einmal gab es einen Blitz. Mhm. Der Wagen ist dann wieder angesprungen. Ich bin dann nach Hause gefahren. Mhm. Und es war dann mittlerweile schon 7 Uhr. Und meine Familie, also ich habe einen Sohn und ich bin verheiratet und die sagten ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Und ich sagte, ja, wieso denn? Ich bin doch ganz normal nach Hause gefahren. Sah auf meine Uhr, es war noch 5 Uhr. Und ich sagte, das kann ja auch nicht sein, weil ich brauche mindestens eine halbe Stunde, bis ich nach Hause gefahren bin. Mhm. Und es war ja tatsächlich 7 Uhr. Und also ich hatte dann insgesamt einen Zeitverlust von 2 Stunden. An den du dich überhaupt nicht erinnern kannst, was da passiert ist. Ja, das kommt noch später. So. Das ist jetzt für mich wie ein Arschtritt, weil mein Sohn, der hat schon seit ein paar Monaten, hat der so eine UFO-Forschungsgruppe gegründet. Mhm. Und ich habe mich mit ihm auch immer gestritten, weil er hat in ganz Deutschland telefoniert mit so anderen Forschungsgruppen und so und wir hatten ziemlich einen Clinch und weil ich das auch nicht so glaubte, naja, und ich habe es dann eigentlich bei dem Fall belassen, dass es halt so sein könnte oder auch nicht, aber ich habe nicht dran geglaubt. Mhm. Am Abend, am Montagabend da, bin ich dann, als ich im Schlafen gehen wollte, habe ich mich ausgezogen und habe gemerkt, ich habe am Bauch und an den Armen so komische Wunden. Mhm. Ich dachte, oh Wacke, was ist das jetzt? Mhm. Bin am Dienstag, also am nächsten Tag, gleich zum Arzt gegangen. Mhm. Und der sagte, was machen wir denn beruflich? Ja, und ich bin Versicherungsangestellter, sagte ich dann auch. Und dann, haben Sie irgendein Hobby, oder was da passieren könnte? Und ich so, ja, was ist denn passiert? Ja, Sie haben da komische Metallsplitter oder Metallgefäße unter der Haut. Mhm. Dann dachte ich immer, das kann ja nicht sein. Sie hat sie dann auch rausgeholt und hat gesagt, ja, wenn sie sich das nicht erklären können, dann müssen wir das ins Labor schicken. Mhm. Bin dann am Montag früh von meinem Arzt angerufen worden, also diese Woche. Mhm. Bin dann beim Arzt gewesen und der sagte mir dann, ja, also wir haben da was ziemlich Beunruhigendes festgestellt. Dieses Material, dieses Metall. Gibt es auf der Welt nicht. Ja, ganz genau. Ja, klingt natürlich dann überzeugend. Ja, und dann ging es noch weiter. Ja. Ich war dann am Dienstag auf meinem Rat von meinem Arzt beim Psychologen, mhm. weil der meinte, er könnte mir da helfen. Und der sagte mir dann, ja, macht nichts, kein Problem, wir müssen es mal mit einer Hypnose probieren. Ja. Und ja, dass ich von Paranormalen und so nichts am Hut habe. Und dann dachte ich auch, Hypnose, ja, probieren wir es mal, kann ja nicht schaden. Und nach dieser Hypnose kann ich mich jetzt an jedes Detail fast erinnern, mhm. was da an dem Montag passiert ist. Nämlich? Ja, also ich sehe dann noch kurz den Blitz und dann sehe ich, wie ich in so ein Licht Säule eingenebelt wurde. Mhm. Und dann das nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, ich war dann auf so einem Tisch gelegen mhm. und um mir rum, so unglaublich es auch klingt, rennen dann solche kleinen grauen Wiesen rum mhm. von ungefähr 1,20 Meter mit großen Köpfen und zwei großen Augen. Ja, und ja. Also ich bin war baff, als ich das dann noch klingt so ein bisschen nach Spielberg, ne? Ja. Weißt du was, Manfred? Du Manfred mit der jungen Stimme. Ich glaube, dass meine Psychologin im Hintergrund nicht mit Hypnose arbeitet. Ich glaube, das wäre ganz schlau, wenn du mal ein paar Worte mit der sprechen würdest. Ja, das machen wir jetzt mal. Und wir machen das so, du legst auf und wir rufen dich gleich zurück, okay? So, jetzt geht's weiter mit Tanja und die ist 22. Ja, hallo. Hallo, Mian. Wir hören mal Sachen, was? Ja. Mann, Mann. Ja, liebe Tanja. Ja, mein Thema ist diese berühmt-berüchtigten Dating-Lines. Ja. Und zwar habe ich für eine gearbeitet. Und das heißt, dass ich da saß und mit Leuten telefoniert habe und sie hinters Licht geführt habe, weil sie dachten, ich würde da privat anrufen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Ja, wie habe ich das gemacht? Also ich habe ihnen erzählt, ich bin zu Hause, mache weiß ich nicht was. Mhm. Und ja, man kommt dann halt ins Gespräch. Ja. Und man muss halt versuchen, die so lange wie möglich da drauf zu halten. Genau, umso mehr Kohle verdienen die, ne? Genau. Mhm. Und du hast dann versucht, die Männer und die Jungs heiß zu machen. Bis zu einem bestimmten Punkt? Also es war so, dass am Anfang, als ich da angefangen habe, es wurde gesagt, dass es halt wirklich nur auf dieser Flirtbasis ist und kein Sex und gar nichts. Mhm. Und nach einem Monat stellte sich raus, dass man da praktisch so gezwungen wurde, das doch zu tun. Mhm. Man wurde sogar kontrolliert und wenn man halt das nicht getan hat, konnte man halt gehen. Mhm. Und ja... Und du hast es nicht getan und bist gegangen, oder wie? Doch, ich habe das schon, also ich habe ungefähr 4 Monate da gearbeitet, mhm. habe das also 3 Monate also mit diesem Sex gemacht und dann habe ich halt aufgehört, weil das halt immer schlimmer wurde. Und Wobei, soweit ich informiert bin, es kann sein, dass ich falsch informiert bin, ist das, soweit ich das weiß, dass man darf man auf diesen Dating-Lines so direkten Sex nicht betreiben. Das stimmt, offiziell darf man das nicht und es kann auch sein, dass Stichproben von der Telekom, aber mhm. ich habe nur nachts gearbeitet, mhm. Kommen, aber das wurde halt dann doch, weil so kannst du halt nur die Leute darauf halten, mhm. ja. weil zu 99% oder zu 90% die Männer halt anrufen nur deshalb. Es gibt zwar auch Fälle, die da anrufen, um ihr Herz auszuschütten und wirklich ja. am Ende sind und man halt da jeglichen Part einnehmen muss. Hast du denn da so, kann man sich das so vorstellen, dass das richtig knallharter Telefonsex ist oder eher so die Soft-Porno-Ecke? Nee, ist schon knallhart. Knallhart. Und ist dir das leicht gefallen, das zu machen? Nee, überhaupt nicht. Und das Kuriose ist, man sitzt da mit 10 Frauen in einem Raum und... Jede Frau stöhnt? Ja, ungefähr, ja. Und das ist auch wirklich ziemlich eine Nepperei, weil man hat so einen Bildschirm, Computerbildschirm vor sich und Wenn der Kunde sich halt dann da einwählt, das sehen wir schon auf unserem Bildschirm. Und der bekommt schon eine Nachricht geschickt, obwohl er, dann meint er natürlich, er wäre der Held, weil er ist gerade drauf. Und du kannst halt mit über 20 Leuten gleichzeitig sprechen. Mhm. Also es ist schon nett, ne? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Hast du denn da wenigstens, die haben viel Kohle abgezogen, hast du auch viel verdient währenddessen? Am Anfang hört es sehr viel an, aber wenn man im Nachhinein da ziemlich scheiße mit rausgeht, dann ist es eigentlich nicht viel Geld dafür. Ja, wie viel waren es denn im Monat? Das so 3.000 ungefähr. Bei wie viel Arbeitsstunden pro Tag? Das waren die Nacht 6 bis 9 Stunden. Mhm. 6 bis 9 Stunden, ja. Das ist ja eine lange Zeit. Wieso hast du aufgehört? Wieso? Mhm. Ja, weil ich das halt nicht mehr konnte. Also ich konnte nicht weiter diese Leute da verarschen, weil halt wirklich auch, wie gesagt, Leute anrufen, denen es ziemlich schlecht ging und die da, weiß ich nicht, im Monat fast 14.000 Mark vertelefoniert haben und auch halt wegen dem Sex, weil da wirklich harte Fälle anrufen und auch, weil wir nachher auch gezwungen wurden, Minderjährige durchzulassen. Das auch? Ja. Das auch? Mhm. Hauptsache halt, dass Leute da auf der Leine. Ja, also es ist in doppelter Hinsicht ja beschissen, ne? Einmal, dass da den Leuten was vorgegaukelt wird, was überhaupt nicht der Realität entspricht und zum anderen, dass sie da richtig Kohle abziehen müssen, ne? Und bezahlen müssen, ja, unter Umständen. Fall. Ja. Das war jetzt mal ein ganz kleiner Blick hinter diese Dating-Lines, genau, von dir. Ja. Danke für den Anruf, das war bitte interessant. Schön. Alles tschüss. Klar, ciao. Katja, 27. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Hallo. Also mein Thema, ich möchte mich gern mit dir über mein Leben bei den Zeugen Jehovas unterhalten. Ja. Und zwar, also ich fange mal an, wir waren eine ganz normale katholische Familie. Und als ich ungefähr 13 Jahre alt war, die Zeugen Jehovas, die predigen ja immer, ne, da hat bei uns, dass ich dann als Zeuge Jehova rausgestellt hat und hat meine Mutter, ich weiß nicht, ob du kennst, diese Wachturm. Ja, klar, ja. Wachturm, angedreht, ja. Und meine Mutter war gleich von Anfang an hellauf begeistert. Mhm. Die hat diese Schriften wirklich verschlungen, ja, hat dann in kurzer Zeit auch so ein Heimbibelstudium, so nennt sich das, angefangen. War deine Mutter denn in einer anderen Kirche organisiert gewesen? Also organisiert nicht. Meine Mutter, die Spanierin, die war eigentlich sehr streng katholisch. Mhm. Und war direkt begeistert von denen? Ja. Das ist auch schon seltsam, ne? Ja, weil, ich weiß nicht, die haben dann dieses Heimbibelstudium mit ihr begonnen und sie fand dann also wirklich, wie sie gemeint hat, Fragen auf ihre Antworten, die sie von der katholischen Kirche bekommen hat. Ja. Mhm. Die wurde dann eingeladen in diese Zusammenkünfte, die dort abgehalten werden. Ja. Und ich und meine zwei jüngeren Geschwister, wir mussten dann mitkommen, ja. Mhm. Und wie alt wart ihr da? Ich war 13, meine Schwester 12 und mein kleiner Bruder, der war, glaube ich, 8. Mhm. Und es spielt sich so ab, diese Zusammenkünfte werden dreimal in der Woche gehalten und zwar jeweils 2 Stunden. Mhm. Du musst dir das so vorstellen, ich weiß nicht, ob du da, wahrscheinlich warst du da noch nicht, das ist einfach ein ganz normaler Saal mit Stühlen, vorne ist ein Podest und Mikrofon, ja. Ja. Und es spielt sich so ab, dass es 2 Stunden lang wirklich nur so geht, dass vorne dieser sogenannte Älteste steht. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass es der Älteste ist in der Versammlung, sondern jemand, der halt dort das Sagen hat. Ja, es gibt immer 1 oder 2 Älteste in der Versammlung. Und die lesen halt dann aus diesem Wachturm vor. Mhm. Und die Zeugen Jehovas, die unten sitzen, die plappern dann eifrig alles nach. Mhm. Also es werden dann wirklich die Antworten unten schon vorgegeben. Ja. Man kann sich melden und wird dann aufgerufen und es wird dann eifrig alles nachgeplappert, was dort schon unterstrichen ist. Also das ist natürlich dann so, wie man Gehirnwäsche letztendlich gut. Ja, wirklich. Ich meine, ich war damals 13 Jahre alt, ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ja. Hast es dann auch mitgemacht und mitmachen müssen, ne? Ja, ich habe mitmachen müssen eigentlich und ich wollte eigentlich auch meine Mutter nicht enttäuschen, weil ich so begeistert war davon. Katja, wie viele Jahre warst du dann bei den Zeugen Jehovas? Insgesamt 5 Jahre. 5 Jahre. Ich habe dann also festgestellt, nach einiger Zeit, dass die meisten Jugendlichen dort in der Versammlung wirklich ein Doppelleben führen. Mhm. Also die sind die meisten schon hineingeboren worden in diese Religion und die haben dann von vorne, also ihr vornes Gesicht so gezeigt, dass sie eifrig predigen gegangen sind, in die Versammlungen besucht haben und so weiter und so fort, aber hintenrum, ja, hat jeder gemacht, was er wollte. Das habe ich dann mit der Zeit mitgekriegt. Mhm. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ja. Wir haben nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das Thema Sekten. Da geht es hauptsächlich um Sekten. Ja. Ich finde, dass du eine sehr interessante Gesprächspartnerin bist. Wir brechen das jetzt an dieser Stelle mal ab, verbinden das mit dem Hinweis auf die Sendung am Dienstag und ich würde sehr gerne Dienstagnacht mit dir auch nochmal ausführlicher über das Leben als Jugendlicher bei den Zeugen Jehovas reden und letztendlich, ich vermute mal, dass du aus der Sekte herausgekommen bist, wie du wieder da rausgekommen bist. Mhm. Ja, sollen wir so verbleiben? Bist du in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu erreichen? Ja, das kann ich einrichten. Dann werden wir dich anrufen und wir beide unterhalten uns nochmal. Ja, okay. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir 1.30 Uhr und wir machen mal eine kleine Pause. So ihr Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian. Und ihr erreicht uns unter 0130 2911 per Telefon oder per Fax unter 0130 11 51 22. Heute Nacht freie Themen, offenes Talkradio. Ihr könnt also zu jedem Thema anrufen. Bevor wir weitermachen, gibt es jetzt die Domian-Postecke. Und das erste Fax nimmt Bezug auf unsere Sendung von vor einer Woche. Da ging es um Prinzessin Diana. Und ein Anrufer meinte ja, Prinz Charles sei schwul. Dazu schreibt Heiko, absoluter Quatsch, dass Prinz Charles schwul sein soll. Vor Jahren wurden Telefongespräche heimlich von Charles und Camilla aufgenommen. Unter anderem hat er in diesem Telefongespräch, in diesen Telefongesprächen zu Camilla gesagt, Zitat, ich möchte jetzt am liebsten dein Tampon sein. Sowas sagen doch keine Schwulen, oder? Ich glaube nicht, Heiko, du hast recht. Hallo Domian, schreibt die Tanja. Mal ehrlich, was macht dich an so hässlichen, geschmacklosen Hirschgeweihen so sehr an? Im Normalfall stehen doch nur alte Opas auf sowas. Wie kommt sowas bei dir? Liebe Tanja, ich weiß es nicht. Ich hatte vor einigen Jahren plötzlich und unerwartet mein Hirsch-Coming-out. Und seitdem ist es so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es irgendwie in der Kindheit zu suchen. Die Ursachen, ich habe keine Ahnung. Johannes 21 aus Lörrach hat mir geschrieben, lieber Jürgen, meine Freundin hat mir neulich vorgeworfen, ich sei ja mittlerweile Domian-süchtig, aber das ist mir egal. Deine Autogrammkarte hängt über meinem Schreibtisch und während ich so davor saß, sind mir ein paar Fragen an dich eingefallen. Bitte beantworte sie mir, das ist ja ein beliebtes Spiel, was wir nun seit einigen Monaten betreiben. Ich mache das gerne mit. Erstens, konsumierst du ab und zu Gras oder Cannabis? Das kann schon mal vorkommen. Ja. Zweitens, rauchst du eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Ab und zu schon mal ein Zigarillo, aber im Prinzip bin ich nicht Raucher. Schläfst du nackt? Nur manchmal im Hochsommer oder wenn ich nicht alleine bin. Viertens, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal in die Politik zu gehen? Vielleicht. Vielleicht. Unter bestimmten Umständen. Und fünftens, wie findest du meinen Namen, meinen Vornamen Johannes? Den finde ich sehr, sehr nett, weil ich nämlich als Jugendlicher, ich wollte entweder Alexander heißen oder Johannes. Und Johannes finde ich schon sehr schön. So. Und jetzt kommt was Ernstes, was sehr Ernstes. Ich habe einen Brief bekommen von der 14-jährigen Katharina. Ohne Absender. Das geht doch nicht anders. Denn Katharina lebt mit ihrem kleinen Hund oder mit ihrem Hund in Köln auf der Straße. Und sie hat mir hier in diesem Brief geschrieben, dass sie unsere Sendung oft abends über ein Transistorradio, irgendein kleines Radio hört. Sie hat mir geschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass sie auf der Straße lebt mit 14 Jahren. Sie hat mir die Gründe gesagt, warum sie von zu Hause abgehauen ist. Und nachdem sie das alles hier aufgeführt und formuliert hat, geht es in dem Brief weiter. Bitte denke jetzt nicht, dass ich Mitleid will. du hast im Radio so eine tolle Stimme, da musste ich dir einfach vertrauen. Helfen kann mir doch keiner. Ich muss es irgendwie ganz alleine schaffen. Nur, das ist ziemlich schwer. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Winter und auch davor, dass ich an meinem Geburtstag, dem 12.12. und Weihnachten ganz alleine bin. Freunde habe ich keine auf der Straße. Die sind immer nur sauer, weil ich mein Geld, das ich durch Straßenmusik verdiene, nicht für Drogen oder Alkohol brauche. Ich brauche es eben für meinen Hund und um mich einigermaßen zu ernähren. Ich würde gerne mal wieder richtig essen. Aber das wird wohl noch lange dauern. So, ich habe deine Zeit genug beansprucht. Alles Liebe und Gute für dich, dein Team und deine Sendung wünscht dir deine Katharina. Liebe Katharina, wenn du heute Abend diese Sendung und uns und mich jetzt hier auch hören solltest, habe ich eine dicke, dicke Bitte an dich. Versuche unbedingt, uns telefonisch zu erreichen. Du hast keinen Fernseher, du hörst uns übers Radio. Deshalb nochmal die Nummer 0130 2911. Das ist ja auch eine kostenfreie Nummer. Versuch es heute und wenn es heute nicht klappt, versuch es bitte in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und du weißt, dass wir auch zu erreichen sind, schon ab 0 Uhr in der Nacht. Und dann lass uns gemeinsam über irgendeinen Weg überlegen, dass wir dir helfen können. Ich weiß es noch nicht genau, wie wir es machen, aber lass uns auf jeden Fall miteinander reden. Das müssen wir auch nicht hier in aller Öffentlichkeit auf dem Sender machen, das können wir auch dann im Hintergrund machen. Also versuche unbedingt durchzukommen und wenn es Montag nicht klappt, versuch es Dienstag. 0130 2911. So, jetzt begrüße ich ganz herzlich die Jacqueline und die ist 33 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ein ganz heißes Thema, eigentlich für mich, vielleicht auch für viele andere, weil ihr das Thema schon mal hattet, Vater, Hass und Liebe. Mhm. Ja, leider bin ich damals nicht durchgekommen, aber das beschäftigt mich sehr, weil ich erkläre das mal kurz, den Sachverhalt. Mhm. Mit meinem Vater konnte ich früher Pferde klauen. Also alles, was man sich vorstellen konnte, konnte ich mit meinem Vater machen. Wir waren drei Kinder und uns ging eigentlich recht gut, ne? Mhm. Ich bin aber damals in politische Haft gekommen und mein Vater hat sich auch um diese Zeit sehr um mich gekümmert. Also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Also du kommst aus der ehemaligen DDR? Ich komme aus der ehemaligen DDR, war in der Bundesrepublik, habe dort drei Jahre gelebt und bin aufgrund des Bittens meines Vaters in die DDR zurückgekehrt. Mhm. Er hat dort für mich Grundstück gekauft und mir angeboten, dieses zu nutzen. Da ich nun aus der Gastronomie kam, hat sich das nun angeboten. Ich wollte, wie in Bayern, da wo ich dann hergekommen bin, wie eine kleine Pension machen, so einen Landgasthof mit ein paar Zimmern. Mhm. Das ging leider nicht und so hat mir die Bank im Prinzip gesagt, also wir müssen das größer machen und ich habe ein großes Hotel gebaut, anderthalb Jahre. Nach der Wende aber dann? Nach der Wende, nun erschreckt mich, von ca. 4,5 Millionen. Mhm. In dieser Bauzeit ist meine Ehe kaputt gegangen. Ich habe während der Bauzeit zwei Kinder zur Welt gebracht und habe das Hotel alleine weitergeführt. Mhm. Ich bin auch Lehrausbilder für Küche, Kellner. Ich habe 8 Lehrstellen geschaffen, 18 Arbeitsplätze. Ja. Habe das alles gut über die Reihe gebracht und mein Vater hatte aber in der Zwischenzeit neu geheiratet. Mhm. Und nun traf das ein, man kann sagen, das Märchen für Aschenputtel. Ich war das Abstellgleis, kann man sagen, und der Stoßdämpfer für alles. Ich habe sogar während der DDR-Zeit gewusst, da war ich im ersten Lehrjahr, dass mein Vater damals für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, was eigentlich ein sehr großes Vertrauen entgegenbringen müsste mir gegenüber, was noch nicht mal meine damalige Mutter wusste. Mhm. Also ich wusste darüber Bescheid. Hat er dir das denn gesagt? Er hat mir das selber gesagt. Ja. Und damit war es eigentlich für mich sehr schwer zu leben, weil ich immer nur noch mit Angst gelebt habe, dass man sich irgendwo verraten könnte. Nachdem die Ehe auseinandergegangen ist, hat mein Vater gesagt, das wäre zu viel für mich und hat mir angeboten, das Hotel selber weiterzuführen. Mhm. Und wir haben das per Notarvertrag auch gemacht, gütlich, muss ich dazu sagen. Ja. Und in dem Notarvertrag war natürlich auch, meine Wohnung war über dem Hotel, ging nicht anders durch die Kinder. Ja. War sogar ein Mietvertrag für meine Wohnung drin. Mhm. Und jetzt kommt das Kuriose. Der Notarvertrag war noch nicht mal trocken, das heißt, der war noch nicht mal 4 Tage alt, hat mir mein Vater meine Wohnung gekündigt. Mhm. So, nun saß ich mit meinen zwei Kindern, also mein Baby war 6 Monate alt und mein Kleinkind 1,5 Jahre. Ja. Saß ich im Prinzip auf der Straße. Das war im Jahr 1900? Das war vor 2 Jahren. Ja. Und das Verhältnis ist von da an immer schlechter geworden. Was war denn jetzt mit dem Hotel eigentlich? Das habe ich nicht verstanden. Das Hotel hat mein Vater jetzt weitergeführt. Ja. Obwohl er überhaupt nicht aus dem Fach kam und meine Stiefmutter auch nicht. Aber du hast es aufgebaut, ne? Ich habe es, das tut mehr als weh. Ich bin 16 Jahre in der Gastronomie gewesen und habe alle Erfahrungen, ich war 10 Jahre auf Reisen von... Lief das denn auch die ganzen Finanzierungen, lief das denn über deinen Namen? Das lief über meinen Namen, ja. Wie konnte er sich denn dann da so rausbuxieren, verstehe ich nicht? Er ist Makler und hatte die Sicherheiten dafür und ich hatte die Ausbildung, das heißt, ich hatte mit 23 Jahren schon 2 Facharbeiterbriefe, war Lehrausbilder, Küchenleiter, Geschäftsleiter, also alles, was man sich denken kann, von unten nach oben gearbeitet. Mhm. Sonst hätte ich das alles gar nicht bekommen. Also du hast im Prinzip von 0 auf 100 alles hochgezogen. Alles hochgezogen und alles reingesteckt, jeden Pfennig. Und wie auch immer, das kann man vielleicht auch jetzt nicht so genau erklären, hat er es dann geschafft, dass dir das entzogen wurde? Er hat das geschafft, ja. Und du dann letztendlich auf der Straße gestanden hast? Ja. Ist das so, kann man das so krass sagen? So krass ist das. Dann bin ich weitergegangen und zwar habe ich ja dann eine Wohnung gesucht für mich und meine Kinder. Mhm. Es ist egal, welches Amt es war, ob das Wohnungsamt war oder sonstig was. Und dann hat man natürlich gefragt, wer der Vermieter ist. Und dann habe ich ihm gesagt, mein Vater. Und was, Ihr Vater, den kennen wir doch. Ach, lassen Sie uns doch bloß mit dem Mann in Ruhe. In dem Moment wurde ich genauso abgestempelt wie der schlechte Ruf meines Vaters. Also er hat einen schlechten Ruf? Hat einen schlechten Ruf. Er geht über Leichen. Mhm. Er geht über Leichen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel, er war Makler und gleichzeitig bei der Versicherung tätig. Mhm. Hat sämtliche Versicherungen, was man alles haben muss, wenn man ein großes Haus hat, das muss ja abgesichert werden, mich so über den Tisch gezogen, dass er mich voll abgezockt hat. Also Jacqueline, er führt das Hotel weiter. Das gibt es noch im Moment. Noch ja. Du hast überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm im Moment? Gar keinen Kontakt mehr. Jetzt sagtest du ja gerade, dass das Verhältnis anfänglich und früher gut war. Oder sogar mehr als gut. Mehr als gut. Wie erklärst du dir denn dann diesen extremen Bruch? Wie kam das? Das kam dann ja auch plötzlich, ne? Ganz plötzlich kam das. Entweder war die ganze Sache von vornherein geplant, muss ich mal ganz so krass sagen, dass er gesagt hat, okay, bau das auf, du hast Ahnung, wie das sein muss. Ach so, dass das eine lang eingefädelte... Sache war. So, und jetzt ist es so, dadurch, dass ich den Bruch mit meinem Vater habe, halten natürlich meine Geschwister zu meinem Vater. Das heißt, ich habe keinerlei Ansprechperson mehr, mit dem ich mich über diese Sache unterhalten kann. Und du kannst auch überhaupt gar keine Ansprüche geltend machen? Kann ich nicht mehr, nein. Hast du dich beraten mit einem Anwalt? Dazu fehlen mir die finanziellen Unterlagen. Da mein Mann mich ja noch nicht mal unterstützt, das heißt, ich kriege noch nicht mal Kindergeld für meine Kinder. Mhm. Ich ziehe ganz alleine durchs Leben und versuche mich durchzuschlagen. Mhm. Zum größten Teil muss ich von mir aus sagen, da ich ziemlich kreativ bin und vielseitig bin, bin ich eigentlich auch immer ein bisschen auf die Füße gefallen. Das heißt, ich konnte immer... Was arbeitest du im Moment? Im Moment bin ich arbeitslos. Mhm. Aber aufgrund dessen, dass ich... Aber wenn ich das schon höre, was du da auf die Beine gestellt hast, zeugt das ja wirklich von einer sehr großen Energie und von einer sehr großen Kraft und Kreativität. Sodass nach diesem extremen Tiefschlag ich da schon optimistisch bin, was deine Person angeht, dass du dich da nochmal aus dem Sumpf herausziehst. Ich habe aber das Gefühl, dass ich meinen Körper, wie soll ich sagen, ausgeschlachtet habe. Mhm. Ich bin in nervenärztlicher Behandlung gewesen, deshalb. Und dann hat man auch noch festgestellt, dass ich wahrscheinlich Verdacht auf Leukämie habe und das mit 33 Jahren. Oh, ja. Und 2 Kindern. Und ich kann noch nicht mal meinem Vater sagen, wie es mir geht. Das Verhältnis ist ja so schlecht. Mein Opa, der hat in Osnabrück gewohnt. Gott habe ihn selig, ein ganz, ganz lieber Mann. Mhm. Man hat mir noch nicht mal Bescheid gesagt, dass er verstorben ist. Ich konnte noch nicht mal zur Beerdigung fahren. Ja. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Und das ist ein sehr trauriges Schicksal, was du da berichtest. Ich würde dir gerne vorschlagen, ich möchte dich nicht einfach jetzt hier so verabschieden und dir einfach nur so alles Gute wünschen, weil ich schon merke, wie sehr dir das ans Herz noch alles geht. Dass du mit uns, mit unserer Psychologin, mit der Elke noch ein bisschen redest. Sollen wir das so machen? Ja, sehr gerne. Das fände ich gut. Leg auf und die ruft dich gleich an. Ja, danke. Okay, ciao. Tschüss. Sibylle, 22. Ja, hallo Domian. Hallo. Tja, ich muss vorher noch einen Satz zu der Katharina sagen. Es ist ziemlich früh, wo sie auf die Straße gekommen ist. Und sie wird dir mit Sicherheit auch die Gründe genannt haben. Ja. Vielmehr geschrieben. Ich sag das mit meinen 22 Jahren jetzt, aber es gibt eigentlich kein Problem, wovor man so eine Angst haben muss, dass man nicht wieder irgendwo hin kann. Mhm. Ob es zu Hause ist oder ich weiß es nicht. Ich meine, mhm, ich spreche aus eigener Erfahrung teils. Nur ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon auf der Straße lebt. Ich war nicht sehr lange da. Sagen wir zumindest, man muss nicht unbedingt zurück, aber es gibt immer Wege, Lösungswege, und die möchte ich so gerne mit ihr, oder wir möchten es so gerne mit ihr zusammen beratschlagen, und wir haben da auch schon so einige Ideen. Und ich hoffe auch, das klappt irgendwie, weil das ist auch kein Mitleid, was ich sage, sondern ich sag's ja, das ist aus eigener Erfahrung. Ja. So, dein Thema heute Abend. Ja. Jetzt, ich weiß ja, du träumst, ne? Ich träume? Ja, so nachts träumst du, ja, bestimmt, ne? Mhm. Bildlich. Immer. Und du kannst dich teilweise auch am nächsten Tag noch an deine Träume erinnern. Mhm. Nicht immer, aber teilweise. Ja. Normalerweise sagt man jetzt, wenn man träumt, dass man von einem Hochhaus runterspringt oder runterfällt, sagt man bekanntlicherweise, vor dem Aufprall wachst du auf. Mhm. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe seit Monaten Träume nachts, da ist immer ein Hauptthema, ich sterbe. Mhm. In jedem Traum, den ich habe, sterbe ich. Mhm. Aber immer auf unterschiedliche Art und Weise. Das erste Mal war, da wurde ich erschossen. Ja. Jetzt musst du dir das nicht vorstellen, du siehst eine Kugel auf dich zukommen und du wachst dann automatisch auf. Mhm. Sondern ich habe ein Bild vor mir, ein weißer Polo, ein Türke steigt, jetzt ohne Scheiß, ein Türke steigt aus. Mhm. Ich habe das Gesicht von dem Mann immer noch im Kopf. Ich kann mir auch so ungefähr erklären, wo ich das Gesicht hinstecken kann. Ja. Eine ehemalige Arbeitskollegin ist mit einem Türken verheiratet und der hat dieses Gesicht. Mhm. Jetzt kommt er auf mich zu und sagt, ich soll Bahnschienen, wo wir vorstehen, nicht überschreiten. Ja. Und ich bin grundsätzlich ein Typ, der sagt, lässt mir sowieso nichts sagen. Mhm. Und will über die Schienen. Mhm. Und er steht mit der Pistole auf mich gerichtet. Ja. Und sagt, wenn du da jetzt rüber gehst, ich schieße dir in den Kopf. Und schießt er? Und er hat geschossen. Und was ich merke nur noch, wie die Kugel an der rechten Schläfe eintritt. Also ich stehe, gucke den Türken an und merke, wie ich rückwärts hinfall. Also du spürst im Traum auch den Schmerz, den Schock auch. Ja, wie die Kugel eintritt, ich fall hin. Jetzt nochmal die Geschichte mit dem aus dem Hochhaus, vom Hochhaus springen. Du spürst, wie du springst, du hast das Gefühl des Falls, ja, und du empfindest auch den Aufprall. Ja, genau das. Und das du sagtest, im Vorgespräch schon gesagt, ich bin aus dem Hochhaus rückwärts rausgefallen, geschubst worden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich runter und habe gemerkt, wie ich rückwärts aufkam. Mhm. Und hab die ersten Gedanken, wo fließt das Blut? Was ist jetzt an meinem Körper alles kaputt? Ach, die Gedanken sind dann auch noch die da. Die Gedanken sind dabei. Was ist an meinem Körper jetzt kaputt? Wie weit geht es denn? Wann wachst du auf? Ich wache dann auf, wenn ich im Traum merke, ich bin tot. Und wie magst du das im Traum, dass du tot bist? Du musst dir das jetzt, klingt komisch, ich weiß, aber du musst dir das vorstellen, du machst die Augen zu und siehst so Sternchen. Mhm. Und wenn keine Sternchen mehr da sind, weißt du, dass du tot bist. Die Sternchen symbolisieren für mich, so ist das bei dir, die Gehirnzellen, die noch aktiv sind. Mensch, das ist ja, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Du hast recht. Ich auch. Man träumt immer so, dass man kurz vor dann wach wird. Mhm. Ist irgendwas Besonderes nicht in Ordnung in deinem Leben im Moment? Hast du eine eigene Idee? Ich meine, es ist so vieles nicht in Ordnung. Ich habe eine Diplompsychologin als Mutter. Aha, ja, dann bist du ja an der richtigen Adresse. Ja, Fehlanzeige. Die kann mir in der Familie auch nur erklären, wo sie meint, woher das eventuell führen kann. Hilft dir aber nicht viel weiter. Das hilft mir nicht allzu viel weiter, weil ich für mich es selber nicht mitentscheiden kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel an einem, das war vor 2 Wochen oder was, wo das noch hier ziemlich heiß war, habe ich diese kleinen Mistfliegen, weißt du, die mit diesem grünen Rücken da drauf, die habe ich pausenlos an meinen Küchenfenstern hier oben gehabt. Mhm. Die habe ich wirklich, einen nach der anderen habe ich die kaputtgeschlagen. Mhm. 2 Tage später habe ich in der Nacht einen Traum gehabt, da stehe ich in einem Raum, meine Mutter steht neben mir und ich merke, wie rechts oben, links oben an der Schulter mir so irgendwas krabbelte. Mhm. Und ich konnte jetzt aber auch nicht da hingucken. Und habe meine Mutter im Traum angebrüllt, mach das weg. Mhm. Und in dem Moment muss ich das wohl Borsch gesagt haben. Mhm. Und die K hat mich nur noch ganz verdutzt angeguckt. In dem Moment sah ich aber überall diese Fliegen an meinem Körper. Mhm. Also diese Art von Traum kann ich verstehen, mhm, weil ja, ich halt zwei Tage zuvor ist, mit diesen Fliegen, ja, ist klar, ja, zu tun. Also du weißt ja, dass ich kein Psychologe bin, ne? Insofern kannst du mir so eine Geschichte nur erzählen. Ich kann das natürlich jetzt nicht deuten, das wäre alles sehr unfachmännisch, dilettantisch. Ich weiß auch nicht, ob es noch Leute gibt, die wirklich sowas, wohl selten. Ich gehe mal eher davon aus, dass die überwiegende Zahl der Leute, die nachts träumen, die sich auch erinnern, wenn sie sowas haben, dass sie halt vom Hochhaus stürzen, mhm, oder was weiß ich was, dass die wirklich dann aufwachen, bevor sie aufwachen. Also Sibylle, ich kann nur sagen, wenn du da mit deiner Mutter nicht weiter zurande kommst, die ja schon Fachfrau ist, und dir das so eine Belastung darstellt oder richtig zunehmend Angst bereitet, ne, das kann ja sein, dass man jede Nacht Angst hat, schlafen zu gehen, dann such genau dir, das ist der Fall. Dann lass dir, wenn deine Mutter kennt sich ja in der Szenerie gut aus, dann soll die dir einen Tipp geben, dass du mal in eine Beratungsstelle gehst, wo Leute sitzen, die sich mit solchen Sachen ganz gut auskennen. Dringender Appell, ne, weil du das alleine wahrscheinlich gar nicht in den Griff bekommst. Nee, kriege ich auch nicht. Also Sibylle, meine ganze Familie leidet ja darunter. Ja, also. Du musst zum Psychologen, ja, wenn der Psychologin auch gleich neben dir sitzt. Aber wenn das halt nicht so geht, dann musst du einen anderen Weg beschreiten. Ich wünsche dir eine gute Nacht heute und damit nicht sowas wieder passiert. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Berus, 37. Ja, hallo. Ja, Berus, guten Tag, guten Morgen. Grüß dich. Dein Thema. Mein Thema ist, dass ich das erste Mal in meinem Leben in einer Situation bin, wo ich kaum Zeit habe, über mich selber Gedanken zu machen. Wo du kaum Zeit hast, über mich selber Gedanken zu machen. Was ist das für eine Situation? Das ist eine schreckliche Situation. Das ist eine Situation, vor allem wenn du daran gewöhnt bist, hauptsächlich dich selbst in deinem Lebensmittelpunkt zu haben, wo du daran gewöhnt bist, immer eigentlich nicht dauernd an andere denken zu müssen. Und plötzlich besteht überhaupt nicht die Gelegenheit dazu. Was ist denn los? Ja, lange Geschichte. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Ich lebe seit 17 Jahren in Deutschland. Ich bin Iraner, mhm, und bin zum Studium hierher gekommen und habe mein Studium absolviert und arbeite hier, bin Arzt und ja, vor ungefähr 3 Jahren war es so erstmal passiert, dass meine Mutter hier zu Besuch war und plötzlich ganz krank wurde, musste operiert werden, da habe ich das 3 Monate lang durchgemacht, dass ich die praktisch ja wirklich von hinten bis vorne versorgen musste. Mhm. Da hatte ich allerdings noch in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Ja. Und dann konnte man das irgendwie aufteilen. Mhm. Die haben mir sehr viel geholfen und das war eigentlich ganz toll. Mhm. Ja, und dann kamen sie jetzt wieder hierher nach Deutschland. Das ist jetzt auch wieder vor 3 Monaten. Mhm. Und wieder war sie krank. Mhm. Sie hat einen Darmtumor gehabt. Mhm. Also schwer krank. Schwer krank, musste, mhm, operiert werden. Und ja, in dem gleichen Krankenhaus, wo ich arbeite. Mhm. Auf der gleichen Intensivstation, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Also, es ist eine ganz, ganz schlimme Situation, wenn du eigene Angehörige behandelst. Das glaube ich, ja. Mhm. Und auch wenn die dann auch sehr schwer krank sind. Mhm. Mhm. Dann ist es nicht einfach ein Befund von einem fremden Menschen, den, mhm, man dann sieht, sondern es ist dann die eigene Mutter. Und, mhm, das Verhältnis zur eigenen Mutter, zu meiner Mutter, ist sehr, sehr ambivalent. Es war erst eine Frau, die ich halt sehr vergöttert hatte als kleines Kind. Und, mhm, jetzt merke ich immer mehr, wie falsch dieser Gott war oder wie ungültig der jetzt aktuell für mich ist. Das merkst du jetzt, wo sie so krank da niederliegt? Nee, nicht unbedingt durch ihre Krankheit, sondern im Laufe der letzten Jahre hat sich das immer mehr entwickelt, ja, dass ich gesehen habe, man ist jetzt halt auch so, dass man 17 Jahre nicht mehr zu Hause war, mhm, und dass man sein eigenes Leben gelebt hat, also das Bild, seine eigene Entwicklung gemacht hat. Und das Bild hat sich schon verändert und relativiert zu vorher. Absolut. Mhm. Und schon fast ins Gegenteil gegangen. Also die Empfindungen sind, obwohl sie sehr krank ist, sehr, also sehr zwiegespalten. Ja, sehr. Wie schwer liegt sie denn im Moment dann nieder? Ja, eigentlich nicht mehr so schwer. Also sie hat jetzt die Operation gut überstanden und ich habe sie dann auch ziemlich bald mit nach Hause genommen. Mhm. Und das Blöde ist ja, ich bin da bei der Arbeit so circa zu 12 bis 13 Stunden. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und geht's einfach weiter. Nahtlos. Mhm. War es ein bösartiger Tumor? Ja. Ja. Und die bekommt jetzt so über 6 Monate, pro Monat eine Woche eine Chemotherapie, das mache ich zu Hause. Das andere Problem ist ja, dass sie auch nicht versichert ist, also das müssen wir alles selber bezahlen, die Kosten. Aber das ist nicht so schlimm. Verstehe ich dein Problem in der Richtung, dass du jetzt durch die Krankheit sehr eng mit deiner Mutter verknüpft bist und dich auch natürlich verantwortlich fühlst, ja, andererseits aber eigentlich nicht diese positiven, wirklich positiven Gefühle mehr für sie hast. Überhaupt nicht. Eigentlich eher nur negative. Dass es mir auch sehr schwer fällt, also zum Beispiel, wenn ich mit dieser Frau rede, habe ich ganz starke Probleme, ohne Aggression zu reden. Aber ich krieg's nicht geregelt. Aber dein Gewissen es nicht zulässt, zu sagen, ich werde mich nicht um dich kümmern mehr. Ist es denn so, dass sie jetzt auf unabsehbare Zeit in Deutschland bleiben wird? Nee, an sich nicht. Also ich hoffe sehr, dass sie, wenn sie diese Chemotherapie hinter sich hat, dass sie dann nach Hause geht. Du siehst also Genesungschancen durchaus. Ja, aber irgendwann wird so etwas anderes kommen. Also die wird immer wieder hilfebedürftig sein und in Teheran ist keiner. Ich bin halt der einzige Arzt in der Familie und das kommt alles auf mich zu. Ja. Kannst du für dich rekonstruieren, wieso der Bruch gekommen ist, dass du sie plötzlich ganz anders oder gar negativ siehst? Weiß ich nicht. Also ich muss dir sagen, durch die politischen Verhältnisse im Heimatland konnte man eigentlich nicht so oft miteinander zusammen sein. Ja, in diesen 17 Jahren. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit Freunden zusammen gesessen habe und mich das erste Mal so richtig wie ein kleines Kind gefreut habe, dass die Mutter mich besuchen kommt. Ich wollte ihr stolz präsentieren, was ich zusammen aufgebaut habe hier, dass ich mein Studium gut geschafft habe, dass ich meinen Job habe. Und dann kam diese Frau. Und das war sie nicht. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass die sich verändert hat. Du hast dich vielleicht weiterentwickelt. Das ist die eine Sache. Und ich sehe dann meine Mutter, also nicht in ihrer eigenen Umgebung. Die hat dann plötzlich ein ganz, ganz neues Bild gezeigt. Eros, wie lange wirst du sie behandeln müssen? Ja, noch 3-4 Monate. Es wird dir wahrscheinlich überhaupt gar nichts anderes übrig bleiben, als diese 3-4 Monate durchzuziehen. Ja. Nur dass wenn ich einen Weg finden würde, diese Wut loszuwerden, ich finde das absolut in Ordnung, dass Kinder sich um ihre Eltern kümmern. Es ist so schwer, Wut an jemanden loszuwerden. Es ist keiner da. Also ich will es auch an einem. Ich möchte auch nicht. Ich würde das gerne so loswerden, ohne und nicht unfair sein. Also ich möchte nicht unfair sein dabei. Hast du keinen Freund oder keine Freundin, mit die quasi das so ein bisschen kanalisieren hilft, diese Gefühle? Das ist da. Also allein die Tatsache, dass man darüber reden kann. Also wenn ich jetzt mit dir rede oder wenn ich auch mit Freunden darüber rede, dann tut das eine Menge gut, das wieder gut, ja. Ich glaube auch, dass das ein ganz guter Weg ist, erstmal das mit den Freunden zu machen, weil sie ist nun mal eine kranke Frau. Ja. Und wenn sie gesund wäre und fit, dann bin ich auch mal für radikale Auseinandersetzung. Aber da, glaube ich, muss man dann auch ein bisschen das menschlicher sehen und der souveräner gegenüberstehen. Wir werden das natürlich jetzt nicht in der Kürze der Zeit lösen können, ist dir klar. Das ist klar, ist ganz klar. Die Sache ist, die ist auch ein bisschen Trauer da. Ich würde es wirklich gerne machen wollen und ich tue es zurzeit nicht gerne. Also ich mache es nicht freiwillig, sondern es ist so ein Zwang da. Eros, das ist eine schwierige Zeit, die nächsten Monate. Und da brauchst du wahrscheinlich viel Power und Kraft. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich noch den Alex dran, der ist 25. Ja, Mahlzeit. Ja. Also ich muss mich ja echt mal böse bei dir beklagen. Warum? Also seitdem wieder Domian kommt, also glaubst du, das zerlegt meine nächtlichen Aktivitäten mit meiner Freundin also enorm, muss ich sagen. Inwiefern? Ja, dass sie also lieber zuhört, als dass sie, dass sie sich mit dir beschäftigt. Ja, also ich meine, ich könnte mich ja mit ihr beschäftigen, aber es bringt sehr wenig, wenn sie sich währenddessen mit dir beschäftigt. Also eine Stunde ist dann zwischen euch immer Sendepause. Ja, das kann man sagen. Da komme ich extra früher zu Hause von meinen nächtlichen Ausflügen oder sowas. Ist ja schmeichelhaft für mich. Und das steigert für dich doch dann die Vorfreude. Dann bist du auch schon mal so richtig in Fahrt nach einer Stunde. Und ist es denn dann wenigstens schön danach? Wenn die Themen interessant genug waren und ich bis dahin nicht eingeschlafen bin, ja. Alex, wie heißt denn die Freundin? Andrea. Ist sie denn jetzt da? Gib sie mal ganz schnell. Ja, vielleicht kann sie mal mit eurer Psychologin sprechen. Alex, wir machen das so. Gib ihr mal von mir einen ganz dicken Knutscher. Ich gebe dir den schnell. Ja. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss. Hi. Andrea. Ja. Du guckst immer abends Domian. Ja, und danach... er redet immer dazwischen. Ich will eins überhören, dass er ruhig ist. Ich meine, es ist wirklich nur eine Stunde, dass ich will, dass er seine Klappe hält. Ich bin voll auf deiner Seite. Du bist voll im Recht. Und ich finde, du sollst das immer weiter so machen, die nächste Zeit. Danke, alles, Domian. Alles Gute euch beiden. Tschüss. Tschüss. Mein Team diese Woche: Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Alexander Hack, Leo Scholten, Henning Kaiser, Tom Bildhauer, Elke Dunalski. Unsere Themen nächste Woche: Dienstag auf Mittwoch Sekten, Donnerstag auf Freitag Quickies. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Bye bye.